Gewiss, As-Saffa und Al-Marwa gehören zu den Orten der Kulthandlungen Allahs. Wenn einer die Pilgerfahrt zum Hause oder die Besuchsfahrt vollzieht, so ist es keine Sünde für ihn, wenn er zwischen ihnen, beiden, den Umgang macht. Und wer von sich aus freiwillig Gutes tut, so ist Allah dankbar und allwissend.